Achtung, Achtung, dieses Musikstück wurde nicht von einem Dämonen komponiert. Es enthält eine lebenswichtige Botschaft, die unmerklich das Verhalten beeinflusst. Nervig ist nur nichts, ist ja recht nur na nun ja erbst nimmer wie asche half in erzähl er ich. Wirklich nur nichts ist sehr recht nur na nun ja erbst nimm mir asche half in erzähl da ich. Thank you.